Yo. Killer bleibt Killer. Spieler bleibt Spieler. Realer kein Brief, also mach ich kein Film, denn es klappt dir hier niemals. Bademann, der liege auf dem Bett. Instagram-Chat, ich verliebe mich direkt. Unterkiefer gold, Sonnenbrille schwarz. Keine Lust auf Hurensöhne, komme auf den Arsch. Von Verlierer zum Gewinner, einsam nehmen dafür immer Killer Krokodil schnappt. Es gibt niemand, der mich in der Decke tippen implantiert. Ihre Muschi rasiert, Matratussi inspiriert und esse Sushi, nur frittiert. Deine Blatt an sich, Lidschatten malen. Hänge ich mit Batman, sie Skimasken tragen. Rauche mit Parastaman, Sweet auf Plantagen. Und du kleiner Bastard, markierst hier den Atem. Doch ich rieche Angst, Hasen gegen den Wind. Ohne Hype, ohne Deal mach ich Cash jeden Monat. Schon 1 Million aus paar Texten vom Nokia im Jet. Freund, du bist dann Sex in der Sonne. In echt alle Thunfisch direkt in die Tonne. Friede sei mit dir, auch wenn die Gute ne Schlampe ist. Ich besuch sie mit Blumen im Artemis. Hörst, wenn du willst, aber niemals den Rabe. Knie in den Magen bei Feature-Anfragen. Nix mit Vertragen, nix mehr zu sagen. Außer Spieler bleibt Spieler, Killer bleibt Killer, ey. Killer bleibt Killer. Realer can't breathe, also mach ich kein Film, denn es klappt dir hier niemand. Killer bleibt Killer. Girls tanzen dir den allem schick, doch im Hotel merkst du, dass gar nichts geht. Ja genau, echt lange nichts gehört. Und jetzt pass auf, wie die Flamme dich zerstört. Ach, kein Sinn, du hörst nicht genau hin. Deswegen hat deine Frau einen anderen dicken Maul. Dein dumm Gelaber interessiert mich keine Meter. Der Pickler geht mir, ich kann nichts dafür, ich bleib ein Hater. Was meinst du damit, das kann heutzutage jeder. Es gibt einen Unterschied zwischen Opfer und dem Täter. Ich habe schon Pussy gekillt, da wurdest du noch von der Mutti gestillt. Ich und meine Jungs machen uns in einer Villa breit. Schicken dich ins Zimmer weit, Killer immer Killer bleibt.